Plan deine Sache, zieh es durch, aber fick nicht mit uns. Hier dir ne Waffe, leer die Kasse, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haaren auf den Straßen, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Klick ist gebumst. Plan deine Sache, zieh es durch, aber fick nicht mit uns. Hier dir ne Waffe, leer die Kasse, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haaren auf den Straßen, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Klick ist gebumst. Sie sagen immer hin, was sie da quatschen, doch was juckt es seinen Kind? Ich bin blind für ihre Sachen, sollen die Kinder da mal machen, was sie wollen? Digga, lass mal einen rollen. Ich roll auf 19 Zoll vorbei am Turbinstorm vom Dome und am Freestyle in dem Dunst. Hau ein Beat rein, das ist Kunst. Danach noch FIFA mit den Jungs. Ihr werdet wieder mal gebumpt. Ich hau mir Weed in meine Lung. Alter, kiloweise Skunk, bis das Weiß in meinen Augen sich rot verfärbt. Bring ich Treibstoff in den Rauch wie ein Kohlegeld. Und weil ich's noch direkt von diesem Drogen merk, baut und mein Hate hat einen großen Berg. Digga, hol noch mehr und die Klauen sollen dick sein wie meine Krone ist hier. So wie meine Krone ist hier, so wie meine Krone ist hier, so wie meine Krone ist, meine Krone ist, meine Krone ist hier. Plan deine Sache, zieh es durch, aber fick nicht mit uns. Gib dir ne Waffe, leer die Kasse, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haaren auf den Straßen, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Klick ist gebumst. Plan deine Sache, zieh es durch, aber fick nicht mit uns. Gib dir ne Waffe, leer die Kasse, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haaren auf den Straßen, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Klick ist gebumst. So viele Rapper in dem Land, doch kann kaum ein von ihnen ernst nehmen. Was wollen sie mir erzählen? Reden von der Straße, doch diese Scheiße läuft im Fernsehen und bring höchstens heiße Platten, wenn die Spasten mal vom Herd stehen, also koch mir was, Bitch. Na los. Du willst ein Battle, ich schlag dir in die Fresse, bis ein Knochen zerbricht. Bleib der Beste, keine Gesetze, bei Stress wirst du Opfer locker gefickt. Du machst hier niemanden nass, selbst deine Perle hat schon Motten im Schritt. Also zieh ich ihren Rock hoch und fick, guck, sie hockt auf meinem Dick. Und danach saugt sie meinen Kopf wie einen Split, bis ich komme und spritz. Hier die Sahne ins Face, das Drip. Als hätte ich grad meinen Namen gesprayt. Guck, meine Jungs machen Randale auf Facebook. So eine Gang besteht aus harmlosen Fakes. Also geh lieber beiseite, denn der Thron gehört mir. Weil mein Chance ganz leise reißt, so wie Folienpapier. Ah, hier. Yeah. Plan deine Sache, zieh es durch, aber fick nicht mit uns. Gib dir ne Waffe, leer die Kasse, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haaren auf den Straßen, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Klick ist gebumst. Plan deine Sache, zieh es durch, aber fick nicht mit uns. Gib dir ne Waffe, leer die Kasse, aber fick nicht mit uns. Spiel den Haaren auf den Straßen, aber fick nicht mit uns. Denn du versagerst nichts zu sagen und deine Klick ist gebumst.